Kinder, sagt mal, wascht ihr euch eigentlich auch so ungern wie der Pumuckl? Um ganz ehrlich zu sein, bis jetzt wusste ich überhaupt nicht, ob sich so ein Kobold wäscht. Aber seitdem diese Geschichte passiert ist, weiß ich's. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass er dabei gründlich gewaschen wurde. Zunächst ging es allerdings gar nicht um die Sauberkeit von Pumuckl, sondern um die Sauberkeit von Meister Eders Küche. Er hat nämlich den Maler bestellt und die Küche frisch streichen lassen. Und als der Maler gegangen war, hat Frau Eichinger gründlich geputzt. Ihr wisst ja vielleicht, wie es bei so einem Unternehmen aussieht. Alle Möbel werden in den Gang gestellt, alles, was an den Wänden hängt, dazwischen gestapelt. Es sieht aus, als käme nie mehr wieder alles an seinen alten Platz. Ein unbehaglicher Zustand für alle, außer für den Pumuckl. Der fühlte sich so richtig wohl in dem Durcheinander. Er turnte und hüpfte dazwischen herum und entdeckte die spannendsten Dinge in den Schubladen, die extra gestapelt waren. Und er war geradezu wütend auf die Putzfrau, die wieder Ordnung und Sauberkeit schaffen musste. Weißt du überhaupt, was sie jetzt oben tut? Sie schüttet Wasser über den Küchenboden, jawohl, ganze Eimer voll. Und nicht nur Wasser, sondern auch Schaum. Also wenn ich das tun würde, also schimpfen würdest du den armen Pumuckl, schimpfen und schimpfen. Aber jetzt hör ich einmal, das ist doch ein Unterschied. Die Frau Eichinger muss ja den Dreck rausputzen. Der Dreck geht nicht weg, weil ich nämlich immer wieder neuen hinwerfe. Du, Geld, das lässt sich gefälligst sein, verstanden? Also wenn sie Wasser ausschütten darf, dann darf ich wenigstens Schmutz ausschütten. Irgendwas muss ich ja auch dürfen. Nein, das darfst doch, du nicht. Doch, ich schon. Das muss ich doch alles bezahlen. Du musst mir ja gar nichts dafür bezahlen. Ich mache ja das alles umsonst. Ja, du schon. Aber ich muss die Frau Eichinger stundenweise bezahlen. Und wenn die an den Boden den ganzen Tag hinputzt, nur weil du immer wieder Dreck reintragst, dann kommt mich das teuer zu stehen. Verstehst du das nicht? Nein, das verstehe ich. Das Putzen kostet was, verstehst du? Jetzt soll sie eben aufhören zu putzen. Ja, das kannst du doch nicht, solange Dreck da ist. Also wetten, dass sie aufhören kann. Also ich nehme ihr nämlich jetzt ganz einfach den Putzlumpen weg in ein Versteck. Schluss mit dem Dreck. Ui, ui, das reimt sich. Das wird billig für dich und lustig für mich. Halt, halt, da geblieben. Au, au, nicht mich so festhalten. Oh, ich will dir doch nur sparen helfen. Du lässt jetzt die Frau in aller Ruhe putzen. In Ruhe putzen, in Ruhe. Das kostet ungeheuerlich viel Geld. Also wenn jemand im Ruhen, mit geschlossenen Augen vielleicht sogar, dann dauert das ja viele Stunden. Pumuckl, du weißt genau, wie ich das meine. Wenn ich sag in Ruhe, so meine ich ungestört. So. Aha. Aber mich darf man immer stören. Und wenn ich Wasser auf den Boden schütten will, dann werde ich gestört. Wenn ich stören will, werde ich gestört. Wenn ich nicht stören will, werde ich gestört. Ich bin schon total verstört. So gestört werde ich. Unerhört, empört und gestört. Hey, hör auf jetzt. Aufgehört. Also wenn schon, nicht aufgehört, nicht hör auf jetzt. Aufgehört, gestört, gepört. Also sogar beim Reden werde ich gestört. Was darf ich eigentlich? Nichts darf ich. Oh, ich tue mir schon so leid. Ja. Ich tue mir so leid, ja, dass ich direkt weinen muss. Nichts darf der arme Pumuckl tun, gar nichts. Oh, wäre ich doch kein Kobold geworden, sondern eine Putzfrau, dann dürfte ich ungestört Wasser ausschütten. Geh, Pumuckl, jetzt sei doch vernünftig. Ein Putzbold. Geh, gib Obacht. Du darfst auch was tun, was Schöneres als Putzlumpen wegräumen und Dreck auf den frisch geputzten Boden werfen. Aber wenn's doch gar nichts Schöneres gibt. Doch, das gibt's. Schau, wir haben doch die Schubladen alle rausgezogen, damit der Schrank leichter zum Schieben ist. Ja, das habe ich ja alles gesehen. Ja. Und da steht jetzt doch ganz hinten im Gang, im Eck, obendrauf die Schublade, wo ich immer die Sachen reinwerfe, wie Flaschenstopsel, Gummischnirl, ja. Dosenöffner, Plastiktüten und so. Ja, das ist eine sehr schöne Schublade. Ja. Da darfst du drin rumräumen und umeinander werfen, wie du magst. Das sind gerade für einen Kobold pfundige Sachen dabei. Vielleicht sogar ein paar Glaskugeln, die ich im Hof gefunden habe. Die darfst behalten. Ui, die schöne Schublade. Mhm. Also an die habe ich mich überhaupt noch nie hingetraut, weil, weißt du, da sind ja so viele schöne Sachen drin. Sogar ein Taschenspiegel ist drin. Ja. Und dann sehr viele Sachen aus Silber. Ja. Und sehr, sehr viele du Sachen. Dafür, dass du dich nicht hintraust Hast du's recht genau gesehen? Wieso? Ach so. Also, pass auf. Wenn du die Frau Eichinger nicht beim Putzen störst, dann darfst du alles haben, was in der Schublade drin ist. Und niemand stört dich dabei. Ja, und ich will auch niemand mehr stören. Ui, das wird eine Ungestörtheit, sag ich dir. Eine wunderbare Ungestörtheit. Für was doch so ein Krimskrams-Schubladen alles gut ist. Wäre ja schon längst einmal an der Zeit gewesen, dass ich die aufräume. Es war wirklich eine schöne Ungestörtheit für alle Beteiligten. Der Meister Eder konnte arbeiten, die Putzfrau konnte putzen und der Pumuckl in der Schublade herumtoben. Doch leider dauerte das Glück nicht allzu lange. Da die Frau Eichinger nicht wissen konnte, dass die Schublade ein Koboldspielplatz war, hielt sie das, was sie da sah, für einen geradezu empörend unaufgeräumten Zustand. Sie griff mit spitzen Fingern in die Herrlichkeiten, fischte ausgetrocknete Alleskleber-Tuben, rostige Sicherheitsnadeln, einen verbogenen Dosenöffner und eine Schnelllötpaste heraus und warf sie in den Abfalleimer. Zuerst war der Pumuckl starr vor Empörung. Dann stach er Frau Eichinger mit einer Nadel in den Finger, warf ihr einen Reißnagel an den Kopf, kratzte sie mit der Nagelfeile. Aber die Putzfrau achtete überhaupt nicht darauf. Wenn man in so eine Schublade greift, muss man sich ja geradezu an etwas verletzen. Als alles nichts nützte, ist der Pumuckl richtig kochend vor Wut zu Meister Eder gerannt. Ich könnte ihr die Finger abbeißen, die Nase ausreißen, die Schublade an den Kopf schmeißen. Oh, ich könnte, binde mir eine Schnur um den Bauch, sonst zerreißt es mich in 1276 Stücke vor lauter Zorn. Die wirft alles weg, alles, alles. Du musst sie sofort hinauswerfen, sonst wirft sie dich und mich und das ganze Haus auch noch weg. Meine schöne, schöne Schublade. Was ist denn los? Da rede ich und klage und weine. Und du fragst, was ist denn los? Sie wirft meine schönen Schubladensachen weg und die gehören mir. Auwe, ist sie schon beim Einräumen? Nein, beim Ausräumen. Stopsel wirft sie weg, Tuben, Schnüre, alles wirft sie weg. Rostige Sicherheitsnadel wirft sie weg, alles Schöne wirft sie weg. Naja, das geht eigentlich schon lang weggeschmissen. Aber du hast doch gesagt, ich darf dort ungestört sein. Ja, du warst doch jetzt eine ganze Weile ungestört. Jetzt suchst du halt andere Beschäftigung. Mach ein Gedicht oder... Ein Gedicht? Hast du schon mal ein Gedicht gemacht, wenn du vor Zorn am liebsten jemand den Finger abgebissen hättest? Na, aber... Herr Eder! Der Meister Eder konnte nicht weiterreden, denn Frau Eichinger kam mit dem Abfallkübel und lief, noch ehe der Schreinermeister etwas dagegen unternehmen konnte, zu den Abfalltonnen. Der Pumuckl hüpfte auf das Fensterbrett und sah ihr nach. Seine Koboldsaugen funkelten. Wenn sie alles wegwerfen darf, dann darf ich auch alles wegwerfen. Jawohl, alles, alles. Oh, die werden staunen, Frau Eichinger, sie werden sehr staunen. Pumuckl, was hast du denn jetzt vor? Komm her, da. Ich habe Rache vor. Rache! Jetzt hat er die Schubladen runtergeschmissen. Naja, wenn er dafür jetzt eine Zeit lang Ruhe gibt. Der Pumuckl aber dachte nicht daran, Ruhe zu geben. Zunächst sah er zufrieden, wie Frau Eichinger mit einem Schreckensausruf die Bescherung sah und dann die vielen herumliegenden Kleinigkeiten einsammelte. Und dann sah er sich nach weiteren Möglichkeiten um. Er lief in die frisch geputzte Küche. Na, warte, ich werde, was werde ich denn gleich? Das ist ja alles hier so sauber, dass man gar keinen Schmutz mehr findet. Ich will aber Schmutz finden. Ich will Schmutz. Halt. Ich weiß was Besseres. Wasser. Jawohl, Wasser, viel Wasser. Darf sie Wasser auf den Boden schütten, darf ich auch Wasser auf den Boden schütten. So. So, und jetzt ein bisschen gespritzt. Spritzen ist ja viel zu wenig. Das muss mehr werden. Das mache ich jetzt ganz anders. Stöpsel hinein, damit das Wasser nicht abläuft, sondern über und über und überläuft. Das ist gut. Und bis das so richtig überläuft, da werde ich jetzt den Putzlumpen verstecken. Dann kann sie nicht aufwischen. Ganz in die hinterste, allerhinterste Ecke. So. So. Das Wasser läuft jetzt schon sehr schön über. Und jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen Schmutz hätte, das wäre schön. Halt. Der Herd. Im Ofen, da ist sicher Ruß. Ruß ist ein Genuss, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Ruß ist ja überhaupt das Schönste, was es gibt. Ruß wird von Kobolden sehr geliebt. Ruß ist das Schönste, was es gibt. Die Ofentüre hat sich eigentlich ganz leicht geöffnet. Ist ja prächtig. Ui, und viel schöner Ruß ist da drin. Viel, viel schöner Asche kommt da auch noch heraus. So, Hände voll. Wände voll! Hinaus damit! Hinaus damit! Das überlaufende Wasser, das in Bächen über den Boden rann, vermischte sich mit dem Ruß, den der Pumuckl aus dem Herd staubte, zu einer abscheulichen Brühe. Beinahe hätte der Pumuckl laut gesungen, so schön fand er das. Was Frau Eichinger davon hielt, drückte sich zunächst in einem gellenden Schrei aus. Einem Schrei, der dem Kobold weiteres Entzücken bereitete und den Meister Eder veranlasste, schleunigst von der Werkstatt in seine Wohnung zu laufen. Beide standen fassungslos vor der Bescherung. Ich weiß weil wirklich nicht, wie das hat passieren können. Wirklich nicht. Chef. Ich muss vergessen haben, das Wasser abzudrehen. Aber das mit dem Herd, ist denn der Kaminkehrer oben auf dem Dach? Also sowas. Oder war es der Wind, Herr Eder? Ich glaube nicht, dass das der Wind war. Ja, dann war es wohl ich. Mein Herr Eder, es tut mir so leid. Aber Sie dürfen mir die Stunde vom Lohn abziehen, die ich jetzt brauche, um das aufzuputzen. Wo ist denn der Putzlumpen? Wo habe ich denn den Putzlumpen hin, um Himmels Willen? Den hat er wahrscheinlich in die hinterste Ecke unter den Herd getan. Wer? Na, wer schon, der Pumuckl. Wer? Ich hab doch einen Kobold, der an allen solchen Dingen schuld ist. Mei, Herr Eder, jetzt spotten Sie auch noch. Aber ich verstehe ja, dass Sie wütend sind. Frau Eichinger, ich bin ja gar nicht wütend auf Sie, sondern wirklich nur auf den Kobold. Ja, machen Sie nur Ihre Späße mit mir. Wenn die gute Frau geahnt hätte, wie fern dem Meister Eder in diesem Augenblick aller Spaß war. Er war richtig wütend auf den Pumuckl. Der sollte nur wieder in die Werkstatt kommen. Diesmal würde er ihn für den Rest des Tages bestimmt in eine Schublade sperren. Der Pumuckl aber war, ganz im Gegensatz zu Meister Eder, jetzt wieder in bester Stimmung. Das hatte ja alles wunderbar geklappt. Diese Rache war süß gewesen wie Honigwasser. Jetzt konnte er ein Gedicht machen, wie es der Meister Eder vorhin vorgeschlagen hatte. Während der Schreiner Bretter zusägte, hüpfte der Pumuckl in die Werkstatt und dichtete. Da bist du ja wieder. Du kommst mir gerade recht. Ach, wie ist das Putzen putzig, wenn die Putzfrau völlig... Jetzt sag einmal, was habe ich denn zu dir gesagt? Du hast gesagt, ich soll mich mit Dichten beschäftigen, hast du gesagt. Und ich habe eben mein schönstes, mein allerschönstes Gedicht. Was machst du denn für ein Gesicht? Ja, wie schaust denn du überhaupt aus? Wie ein Dichter, nicht wahr? Wie ein Dichter. Na, wie ein Kaminkehrer. Nicht nur, dass du einen Trick gemacht hast, dass ich dich dafür in die Schublade sperren muss, sondern selber siehst so aus. Ich bring dich ja gar nicht mehr sauber. So siehst du aus. Ja, dich werfe ich ja am besten gleich in eine Seifenlauge. Nein, nicht, auslassen, auslassen. Ich will in keine Seifenlauge, nein. Das werden wir schon sehen. Aua, lass mich los. Warte nur, mein Lieber, ins Bad kommen nicht, das würde der Frau Eichinger auffallen. Lass mich los. Aber ich hol jetzt warmes Wasser, dann wirst du gewaschen, aber gründlich. Nein, Kobolde darf man nicht waschen. Noch nie ist ein Klabauter Nachfrage gewaschen worden, weil Wasser ist nur dazu da, dass man mit einem Schiff darauf schwimmt. Aber Wasser ist doch nicht zum Waschen da. Nein, war noch nie. Hast du eine Ahnung? Ich will aber nicht. Jetzt führ dich nicht so auf. Da, schau in den Spiegel, wie du das schaust. Oh. Ja, sehr komisch, ja. Schön sehe ich aus. Interessant. Oh, wie gefällt sich der Pumuckl. Mhm. So will ich immer ausschauen. Ja, um Gottes Nase Willen. Schwarz und Stirne schwarz und Haare schwarz. Also, weißt du, schwarze Haare stehen mir ja gerade besonders gut. Mhm. Nur die Zunge. Die Zunge ist nicht noch hob. Schade. Das nützt dir jetzt alles nichts. Du wirst jetzt gewaschen. Punktum. Nein! Na, sogar ich wäre ganz schwarz nur vom Anfassen. Ja, dann lass mich doch ganz einfach aus. Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Ich setze dich jetzt in die Schublade. Nein! Damit du mir nicht davonläufst, bis ich warmes Wasser hole. Da drinnen ist es doch so dunkel. Macht nichts, dauert ja nicht lang. Ich will nicht, ich mag nicht. Ich will hier raus, ich mag nicht. Das ist mir jetzt ganz egal. Jetzt wirst du endlich einmal richtig schrubben. Lass mich hier raus, nicht schrubben. Du, ich will ja nie mehr die Frau Eichinger ärgern. Lass mich raus. Ich will nicht gewaschen werden. Meine ganze Haut geht bei dem Schrubben kaputt, weil ich bin doch nicht aus Holz. Ich bin doch aus Haut. Ich will nicht gewaschen werden, weil da sterben die Kobolde dran. Bestimmt. Ich bin ja jetzt schon ganz tot. Mausetot. Oh ja, das ist ein guter Gedanke. Ein guter Gedanke. Ich stelle mich einfach tot. Ja, und da tue ich dann dem Meister Eder leid. Und dann... So, dann, da hätten wir jetzt eine Waschschüssel voll warmen Wasser. Jetzt komm her, Pumuckl. Ja, was ist denn jetzt los? Ist sie eingeschlafen? Naja, dann soll er schlafen. Waschen kann ich ihn nachher auch noch. Mach mal die Schublade wieder zu. Nein, ich bin doch tot. Tue ich dir denn überhaupt nicht leid? Nein, jetzt komm mal her, der Pumuckl. Nein, bitte nicht schrubben. Da geht meine Haut kaputt. Guck mal, hier, da ist sie sowieso schon ganz dünn. Wie Papier, nein, so dünn. Die geht nicht kaputt. Doch, die geht kaputt. Nein. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich setze dich gleich ganz, wie du bist, in die Waschschüssel. Nein. Bitte nicht ins Wasser. Setz mich um. Jetzt führ dich doch nicht so auf. Doch, ich muss mich aufführen. Ich strampe. Von mir raus, halt dich doch ruhig. Schau, wie die Seife gut riecht. Aha, da seifen wir dich jetzt ein. Da kann ich schauen, solange ich will. Die Seife stinkt. Weg damit. Was da für eine Briefe geht. Ja, sowas. Mach die Augen zu, sonst leg ich Seife rein und das brennt. Ich hab mich verschluckt. Und es brennt. Ich brenne lichterloh. Ich brenne überall. Das ist doch nicht wahr. Doch, ich bin ja noch gar nicht ans Gesicht hinkommen. Meint der Hals sieht aus. Das kitzelt nicht. Das kann ich. Zieh nicht den Kopf ein, ich komm hier nicht hin. Du sollst ja auch gar nicht hinkommen. Nirgends. Ich. Hoppla, jetzt wäre mir fast ausgekommen. Ich will nie mehr ganzig werden. Nie mehr. Hör auf. Bitte. Jetzt kann ich nicht aufhören. Jetzt wasch mir die Haare. Oh nein, die Haare, die gehen mir ja alle aus, wenn man sie wäscht. Alle. Jetzt mach mich nicht wütend. Himmeldonnerwetter, der Dreck muss runter. Augen zu. Die gehen nicht zu, die Augen. Die müssen immer... Mund auf. Zu, sonst kriegst du die ganze Seife mehr. Man ist doch schon drin. Ja, so. Jetzt klares Wasser drüber. So. Jetzt siehst du wieder aus wie ein Mensch. Das kann ich doch gar nicht. Ich sehe bestimmt nicht mal mehr wie ein Pumuckl aus, sondern wie eine Katze, die man aus einem Bach zieht. Ach, oh, so, und jetzt wickeln wir dich in das Handtuch da. So, richtig einmummeln. Schau her. Ich bin schon erkältet, erstickt, ertrunken, erwaschen und... Sei statt, Frau Eichinger, kommt die Treppen runter. So, Herr Eder, jetzt wäre alles wieder in Ordnung. Mhm. Was haben Sie denn da für eine schmutzige Brühe? Ja, ich habe mir bloß die Hände gewaschen. Was? War ja auch sehr russig da herin. Ja. Ah, warten Sie, das Handtuch hänge ich Ihnen doch nicht, auf. Lass uns das Handtuch liegen. Das muss so da liegen, weil... Warum? Weil, da habe ich was eingewickelt. Was bin ich Ihnen jetzt schuldig? Na ja, sagen wir 5 Stunden. Ja, 5 Stunden. Was drüber ist, das geht auf mein Konto. Nix da hier. Ich kann es Ihnen... Ja, schauen Sie, ich kann es Ihnen genau... für 6 Stunden recht machen. Da schon. Ja, also, das sage ich Ihnen Dankeschön, Herr Heder. Ja. Gell, und wenn Sie mich wieder mal brauchen, ich komme immer gern. Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Eichinger, gell? Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Und auf Wiederschauen. Ja, Wiederschauen. So, Pumuckl, jetzt komm raus aus dem Handtuch, lass dich anschauen. Nein! Wart, Ich halte dir den Spiegel hin, dann siehst selber, dass du schöner bist ohne Ruß. Ich bin bleich, bleich wie der Mond. Nein, direkt schön bist du und lieb. Und wenn das schön und lieb ist, dann bist du jetzt hässlich und nicht lieb. So, und warum? Ganz einfach darum, weil, also, wenn sauber, schön und lieb ist, dann ist rußig, hässlich und nicht lieb. Und du bist rußig, jawohl, auf der Nase bist du. Schau nur in den Spiegel. Tatsächlich. So, und jetzt wird es höchste Zeit, dass ich dich wasche. Du mich? Führ dich nicht so auf. Mach mich nicht wütend. Der Schmutz muss runter, Augen zu. Da, nimm den Zipfel von dem Handtuch und wasch mir meine Nase. Nein, du musst jetzt in die Waschschüssel hinein. Das ist doch ein bisschen zu klein. Das macht nichts. Aber schau, dann mache ich das Handtuch nass und da ist die Seife und... Halt, das mache ich alles. Alles mache ich jetzt. Mund zu, Augen zu und gerüppelt und geschrüppelt und gerüppelt. Und du, meine Nase. Und poliert und gerieben. Halt. Da geblieben, das Kinn ist auch noch ganz voll. Und der Hals, der muss jetzt auch noch gekitzelt werden. Halt, mir rinnt ja das Wasser ins Hemd. Das macht nichts. Ja, jetzt genügt. Also gut, also ich finde zwar nicht, dass es genügt, aber bitte schau dich jetzt im Spiegel an. Ja, grad schön bin ich. Jetzt schauen wir uns alle zwei im Spiegel an. Ja, wie schön wir sind. Ja. Was jeder Mensch bestätigt hätte, wenn es nur ein Mensch hätte sehen können. Schade, dass der blitzsaubere Pumuckl für uns alle unsichtbar ist. Aber ob man Sauberkeit sieht oder nicht, wichtig ist, dass sie vorhanden ist. Das meint ihr doch auch. Oder vielleicht nicht.